Und Jahwe redete mit Mose nach dem Tode der beiden Söhne Aarons, als sie vor Jahwe getreten waren und sterben mussten. Und Jahwe sprach zu Mose, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder beliebigen Zeit hineingehen darf in das Heiligtum innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte hin, die sich über der Lade befindet, sonst muss er sterben. Denn in der Wolke erscheine ich über der Deckplatte. Nur unter der Bedingung darf Aaron in das Heiligtum hineingehen, dass er einen jungen Stier als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer darbringt, einen heiligen linnenen Leibrock muss er anhaben, linnene Beinkleider müssen seine Scham bedecken, mit einem linnenen Gürtel muss er sich gürten und einen linnenen Kopfbund umbinden. Heilige Kleider sind es, er soll sie anlegen, nachdem er seinen Leib gebadet hat. Von der Gemeinde der Israeliten aber soll er 2 Ziegenböcke zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer nehmen. Sodann soll Aaron seinen eigenen Sündopferfahn herzubringen und sich und seinem Hause Sühne schaffen. Dann soll er die beiden Böcke nehmen und sie Jahwe darstellen an der Türe des Offenbarungszeites. Und Aaron soll über die beiden Böcke das Los werfen, ein Los für Jahwe und ein Los für Azazel. Sodann soll Aaron den Bock, der durch das Los für Jahwe bestimmt worden ist, herzubringen und ihn als Sündopfer herrichten. Der Bock aber, der durch das Los für Azazel bestimmt ward, ist Jahwe lebendig darzustellen, damit man die Sühnegebräuche über ihm vollziehe und ihn dem Azazel in die Wüste schicke. So soll also Aaron seinen eigenen Sündopferfahn herzubringen und sich und seinem Hause Sühne schaffen und soll seinen Sündopferfahn schlachten. Sodann aber soll er eine Pfanne voll glühender Kohlen von dem Altar, der vor Jahwe steht, hinwegnehmen und feingestoßenes wohlriechendes Räucherwerk, so viel er mit seinen beiden Händen zu fassen vermag, und soll es hinein hinter den Vorhang bringen. Sodann soll er das Räucherwerk vor Jahwe auf das Feuer tun, damit die Wolke von dem Räucherwerk die Deckplatte, die sich über dem Gesetze befindet, verhülle, und er nicht sterben müsse. Sodann nehme er etwas von dem Blute des Fahns und sprenge es mit seinem Finger oben auf die Vorderseite der Deckplatte, vor die Deckplatte hin aber sprenge er mit seinem Finger 7-mal von dem Blute. Sodann schlachte er den Sündopferbock des Volks und bringe sein Blut hinein hinter den Vorhang und verfahre mit seinem Blute so, wie er mit dem Blute des Fahns verfuhr, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte hin und entsündige so das Heiligtum von wegen der Unreinigkeiten der Israeliten und der Übertretungen, die sie irgend begangen haben, und ebenso verfahre er mit dem Offenbarungszelte, das bei ihnen weilt inmitten ihrer Unreinigkeiten. Es darf aber gar niemand im Offenbarungszelte zugegen sein, wenn er hineingeht, um die Sühnegebräuche im Heiligtum zu vollziehen, bis er wieder hinausgeht, und so soll er sich und seinem Hause und der ganzen Gemeinde Israel Sühne schaffen. Sodann soll er hinausgehen an den Altar, der vor Jahwe steht, und ihn entzündigen. Und zwar soll er etwas von dem Blute des Fahns und dem Blute des Bockes nehmen und ringsum an die Hörner des Altars streichen und soll mit seinem Finger 7-mal etwas von dem Blut auf ihn sprengen und ihn so reinigen und weihen von wegen der Unreinigkeit der Israeliten. Wenn er so die Entsündigung des Heiligtums und des Offenbarungszeltes und des Altars vollendet hat, so bringe er den lebendigen Bock herzu. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes aufstemmen und über ihm alle Verschuldungen der Israeliten bekennen und alle Übertretungen, die sie irgend begangen haben, und soll sie auf den Kopf des Bockes legen und diesen durch einen bereitgehaltenen Mann in die Wüste entsenden. So soll der Bock alle ihre Verschuldungen auf sich hinwegtragen in eine abgelegene Gegend, und man soll den Bock erst in der Wüste loslassen. Und Aaron soll hineingehen ins Offenbarungszelt und die linnenen Kleider ausziehen, die er angelegt hatte, als er in das Heiligtum hineinging, und sie dort niederlegen. Sodann soll er seinen Leib an heiliger Stätte baden und seine Kleider anziehen, dann soll er herauskommen und sein und des Volkes Brandopfer herrichten, um sich und dem Volke Sühne zu schaffen. Das Fett des Sündopfers aber soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Und der, welcher den Bock zu Azazel hinausgeschafft hat, muss seine Kleider waschen und seinen Leib baden. Danach darf er ins Lager kommen. Den Sündopferfahn aber und den Sündopferbock, deren Blut hineingebracht wurde, um im Heiligtum die Sühnegebräuche zu vollziehen, soll man hinaus vor das Lager schaffen und ihr Fleisch und ihren Mist verbrennen. Und der, welcher sie verbrannt hat, muss seine Kleider waschen und seinen Leib baden, danach darf er ins Lager kommen. Und es soll euch als eine Satzung für alle Zeiten gelten, im 7. Monat, am 10. des Monats, müsst ihr euch kasteien und dürft ihr gar kein Geschäft verrichten, der Landeseingeborene, wie der Fremde, der sich unter euch aufhält. Denn an diesem Tage wird man euch Sühne schaffen, um euch zu reinigen, von allen euren Sünden sollt ihr rein werden vor Jahwe. Ein Tag unbedingter Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt euch kasteien Kraft einer für alle Zeiten geltenden Satzung. Es soll aber die Entsündigung vollziehen der Priester, den man salben und dem man die Hand füllen wird, dass er Priesterdienst tue anstelle seines Vaters. Und er soll die linnenen Kleider, die heiligen Kleider, anlegen und das Allerheiligste entsündigen, und das Offenbarungszelt und den Altar soll er entsündigen und den Priestern und allen Gliedern der Gemeinde soll er Sühne schaffen. Und das soll euch als eine Satzung für alle Zeiten gelten, dass man den Israeliten einmal im Jahre Sühne schaffen soll von wegen aller ihrer Sünden. Und er sät, wie Jahwe Mose befohlen hatte.